Assalamu alaikum, der Friede sei mit euch. Und dabei ging ein Lächeln über sein Gesicht. Wer bitte hätte sich dem verweigern wollen? Doch wie war sie nun, die Rede Barack Obamas an die Muslime dieser Welt? Brillant. Sie war in jeder Hinsicht brillant, vielleicht zu brillant. Weil im Nachhall seiner Worte Ängste wach werden, Ängste vor einem Scheitern dieses Mannes, der so viele Hoffnungen weckt, auch auf einen friedlichen Nahen Osten. Barack Obama ist angetreten in der erklärten Absicht, das Verhältnis Amerikas zur muslimischen Welt zu erneuern. Er hat dabei heute den richtigen Ton getroffen, auch indem er selbstverständlich aus dem Koran zitierte, religiöse Formeln verwendete, die nur den Muslimen vertraut sind. Er hat sich an das ganze Publikum gewandt, an die Politiker und an die Menschen in der Region. Und er hat die richtigen Themen angesprochen, dabei einen Gedanken vermittelt. Alle Probleme in der Region können nur gemeinsam gelöst werden. Dieser Gedanke, aus der eine gänzlich andere Haltung als die spricht, die die vorangegangene Bush-Regierung gegenüber der muslimischen Welt einnahm, macht Obamas Rede zu etwas so Besonderem. Es sind weniger die inhaltlichen Äußerungen, denn in Sachen Palästina, Israel, Irak, Afghanistan, Iran kamen keine wirklich neuen Standpunkte und Positionen zur Sprache als die, die die Obama-Regierung bereits zuvor deutlich formuliert hatte. Nein, es ist die andere Haltung. Obama spricht nicht über, sondern zu den Menschen und er spricht auf Augenhöhe. Er nimmt ernst, nimmt in die Pflicht, will zusammenarbeiten. Balsam für die Seelen allzu vieler, die sich zurückgesetzt, missachtet und unverstanden fühlen. Und bei all dem bleibt sich Obama treu. Deshalb auch hat er heute betont, dass er als Christ in Kairo spreche und Religionsfreiheit ein hohes Gut sei. Er vertritt als Präsident die Interessen seines Landes und die seiner Bevölkerung und er steht zu Israel. Das alles hat er sehr deutlich gemacht und das macht ihn glaubwürdig, auch in der muslimischen Welt. Ob Obama in dieser Region indes auch weiterhin glaubwürdig bleibt und ernst genommen wird, ist offen. Zu groß sind die Vorbehalte gegenüber dem bislang parteiischen Unterhändler, zu schwer auch wiegen die Fehler, die Washington in der Vergangenheit gemacht hat. Mit Argusaugen werden die Menschen daher verfolgen, wie konsequent die Regierung Obama die Zwei-Staaten-Lösung auch gegenüber Israel einfordern wird. Eines indes ist gewiss, wer Amerikas Präsidenten bereits heute ernst nimmt, das ist Al-Qaida-Chef Osama bin Laden, der auffällig schnell Obamas Auftritt kommentierte. Das zeugt nicht von Überlegenheit, vielmehr von einem Bin Laden, der fürchtet, Terrain zu verlieren. Erste Früchte einer neuen amerikanischen Außenpolitik.